frischer Regen auf mich dann ergießt. Der Sommer wird schöner und ich weiß genau, im Stadtpark zu Stuttgart nehm ich mir eine Frau. Im Winter dann die Pri, was hab ich getan? Ist fast schon vergessen, denn Heuer fängt an. Viele Frauen wollen gern genommen werden, vor allem diese Blonden aus Stadtmitte, die immer diese extra kurze Röcke haben. Ich mag es, wenn sie weinen, wenn sie bitten, und liegen sie dann totgemacht in meinen Armen. Dann kommt die Reue zwar in großen Schritten, doch dann ist es zu spät, ich kann sie nur begraben und pflanze einen Baum auf ihren Titten. Am Anfang die Sonne, die Bäume, der Wald. It's really good.